DDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wieder 1 Uhr nachts und wir sind wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht diese Woche jede Nacht. Das heißt, ihr könnt euch bei uns melden, gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über welches Thema, was Persönliches oder was Gesellschaftliches, Politisches, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer hat einen ungewöhnlichen Namen. Er heißt nämlich Per Han. Stimmt das? Ja, passt. Also ich bin eine Frau. Genau. Perhan. Ja, Perhan, genau. Perhan. 34 Jahre, der Name kommt aus, lass mich raten, Asien? Asien? Nee, gar nicht, aus der Türkei. Aus der Türkei, okay. Genau, genau. Den habe ich noch nie gehört. Ja, den gibt's auch nicht. Also den hat mein Vater frei erfunden, ach so, okay. Weil er sich auf den Namen von meiner Schwester reimt. Genau, deswegen. Ja. So, meine liebe Perhan. Ja, also mein Vater ist gestorben jetzt in diesem Sommer, weil du hattest ja gefragt, was wir im Sommer erlebt haben. Ja. Und, genau, das war jetzt so sehr prägend, das Erlebnis. Wie alt ist dein Vater geworden? 77 ist er geworden, aber er ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Also er saß auf dem Fahrrad und wurde angefahren. In Deutschland? Nein, nicht in Deutschland, in der Türkei. Also ich bin vor 6 Jahren ausgewandert nach Istanbul. Also ich rufe jetzt auch aus Istanbul an. Ach so. Genau. Ja. Und genau, meine Eltern sind halt als Gastarbeiter in den 70er Jahren. Also mein Vater erstmal und dann der Klassiker. Meine Mutter nachgeholt. Genau, der Klassiker. Und du bist auch geboren in Deutschland wahrscheinlich? Genau, ja. genau. Mhm. Ich und meine Schwester sind dort geboren und irgendwann hatte ich den Gedanken, ich bin halt projektbezogen nach Istanbul erstmal gegangen und bin halt auch hier geblieben. Und vor 3 Jahren hatten meine Eltern haben mit dem Gedanken gespielt, dass sie auch zurück wollen. Mhm. Und genau, und haben mich gefragt, was ich von der Idee halte. Ich war erstmal begeistert, weil also ich hatte halt immer das Gefühl, dass mein Vater den Wunsch immer hat, zurückzugehen. Mhm. Weil, ja, die Eltern haben wahrscheinlich immer den Wunsch gehabt. Genau, weil genau. Und Er konnte die Sprache, also er konnte halt sehr gut Deutsch sprechen, aber ich hatte halt, also wir hatten, meine Schwester und ich hatten beide das Gefühl, er ist halt nie richtig angekommen. Genau, und dann habe ich mich natürlich gefreut und dann sind sie halt in die Türkei, also sind an die Ägäis gezogen, haben sich dann vor 2,5, 3 Monaten ein Haus gekauft und und er meinte halt, so eine Woche vor seinem Tod meinte er noch zu mir, ich bin das erste Mal glücklich in meinem Leben. Also ich fühle mich hier sehr wohl und halt auch mit dem Haus und meiner Mutter. Und ich konnte halt auch diesen Wechsel immer auch spüren oder diesen Wandel in seiner Stimme und in seiner Stimmlage jedes Mal. Ich habe ja jeden Tag mit ihm telefoniert und habe ihn halt auch besucht sehr oft. Ja. Also beide, meine Eltern. Und dann fährt er Fahrrad und es passiert. Genau, dann fährt er Fahrrad. Die haben sich halt Hühner gekauft, beziehungsweise die haben dann halt Tüten bekommen und er hat an dem Abend darauf bestanden, dass sie Futter brauchen, also diese Küken brauchen anscheinend ein Spezialfutter und er hatte so ein Dreirad und meine Mutter halt auch und sie sind halt losgefahren, weil meine Mutter halt noch zu ihm gesagt haben soll, lass uns das doch morgen machen, also wenn, keine Ahnung, also wenn es halt dann nicht mal so Wie genau ist denn der Unfall denn passiert? Ja, sie sind halt gefahren auf einer relativ ruhigen Straße. Also beide sind gefahren? Beide sind gefahren, genau. Und er wollte dann, also ich weiß halt auch nicht, ich habe halt versucht die ganze Zeit das zu rekonstruieren, er wollte dann die Straßenseite wechseln, glaube ich, und hat dann nicht geguckt. Und der Autofahrer, also ich habe es dann halt natürlich in dem Bericht gelesen, ich bin immer die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Fahrer ihn halt nicht gesehen hat und er dann plötzlich nicht mehr bremsen konnte, weil er so schnell gefahren ist, also der Autofahrer. Und in dem Bericht stand aber, dass er ihn sehr wohl gesehen hat, aber jetzt sich gedacht hat, dass er wohl anhalten wird, mein Vater. Und es ist halt auch so diese... Also ist dein Vater quasi vor das Auto gefahren? Weil er auf die andere Straßenseite wollte. Genau, genau. Da war halt auch ein Fußgängerübergang, also und so ein kleiner Fahrradweg, glaube ich. Und der andere glaubte, na, er wird schon stehen bleiben, aber genau, er wird nicht stehen bleiben. Genau, die fahren hier halt auch ziemlich wild. Ja. Genau, und das heißt, ungebremst ist das Auto dann in deinen Vater gefahren. Ja, also sehr, vor den Augen deiner Mutter. Mein Gott. Ist dein Vater sofort am Unfallort verstorben? Ich glaube, er hat noch eine halbe Stunde gelebt, aber hat gar nicht mehr reagiert. Also er wurde versucht zu reanimieren, aber dem Arzt ist es nicht gelungen. Er ist dann eine halbe Stunde später gestorben. Wie schrecklich für deine Mama. Ja, sie hat ja alles erlebt. Sie hat mir halt auch die Details, die sie mir erzählt hat. Also du warst zu der Zeit in Istanbul. Genau. Wie viele Kilometer entfernt von deinen Eltern? Das sind ungefähr 5 Stunden Autofahrt. Du hast dich wahrscheinlich direkt in den Zug, in den Flieger oder ins Auto gesetzt? Ja, ich bin mit dem Taxi. Also ich war halt im Taxi, als ich es erfahren habe. Und dann bin ich halt sofort dann mit dem Taxi dann weitergefahren. Wie hast du dann, als du ankamst, wie hast du deine Mutter angetroffen? Wie ging es dir? Sehr schlimm. Meine Eltern waren seit 40 Jahren verheiratet und haben jeden einzelnen Tag zusammen verbracht. Also wirklich. Und sie war total fertig. Zum Glück hatten wir halt Nachbarn, die waren halt die ganze Zeit bei ihr. Und dann habe ich sie halt umarmt. Und dann sind wir halt rein in das Haus und konnten natürlich nicht schlafen. Es war total merkwürdig. Hast du deinen verstorbenen Vater auch nochmal gesehen? Es ist ganz komisch. Ich habe ihn gesehen, aber es ist hier eine ganz andere Trauerkultur. Also man kennt das ja in Deutschland, beziehungsweise ich kenne es ja nicht. Ich habe das zum ersten Mal erlebt, aber ich höre das ja immer. Ich höre ja auch immer deine Sendung und da höre ich auch immer, dass man halt Zeit hat, sich zu verabschieden, dass man in einem Raum ist mit dem Toten zusammen und es gibt's hier ja nicht. Also er muss dann sofort beerdigt werden. Es gab halt noch eine Autopsie, weil man halt feststellen wollte, woran er gestorben ist. Vielleicht hat er einen Herzinfarkt gehabt, hieß es dann. Aber er hatte keinen Herzinfarkt. Nein, natürlich nicht. Also es war halt wirklich der Unfall. Er war halt ziemlich gesund jetzt für sein Alter. Innerhalb eines Tages ist das dann alles, wird das erledigt? Es waren dann 2 Tage. 2,5, glaube ich. Also, und dann hast du ihn nicht in diesen 2 Tagen auch nicht mehr sehen können? In den 2 Tagen nicht. Und kurz vor der Beerdigung, also kurz bevor er begraben wurde, findet diese Waschung in der Moschee statt. Und da wurde er mir mal 2 Minuten, noch nicht mal, so 20 Sekunden gezeigt. Und ich wollte halt mit ihm noch alleine bleiben. Also ich wollte mich wirklich verabschieden von ihm. Und ich wollte ihn halt auch sehen. Und ich wollte alleine sein in dem Raum. Aber Ist das grundsätzlich nicht möglich in eurer Kultur, dass man alleine mit dem Toten noch eine Weile verbringt? Ja, also wenn man dann so drauf besteht wie ich und dann diesen Hodja dann so ein bisschen leicht anschreit, dass man wirklich jetzt Zeit braucht und dass man jetzt nicht angesprochen werden möchte, dann klappt das, aber dann wirklich auch nur kurze Zeit. Also anschreien musst du dann diesen Menschen, der die Leiche wäscht, der Totenwäscher, oder wie übersetzt man das? Nee, das ist der Hodja sozusagen, also der Priester. Ach so, okay. Der Geistliche. Der Geistliche, genau. Der macht die Waschung und Ach, der macht die Waschung auch selbst, der Geistliche. Ja, genau. Ja. Der macht jetzt hast du deinen Papa nur noch 20 Sekunden nochmal gesehen. Ja. Und warst wahrscheinlich nicht mehr allein in den 20 Sekunden, oder doch? Ja, also also wirklich nicht mehr. Ich habe die halt wirklich alle gebeten, dass sie mal rausgehen, aber die standen einfach nur noch so rum um mich herum. Und es hieß dann auch, ich kann ihn halt auch nicht mehr anfassen. Wie war das für dich, diese 20 Sekunden nochmal deinen toten Vater zu sehen? Total schlimm. Also ich habe ganz komisch, mein Vater war jetzt nicht mehr der Jüngste und ich hatte immer so den Gedanken, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, was passiert, wenn er nicht mehr da ist, obwohl ich halt extrem große Verlustängste habe, also schon das, als ich klein war. Das denkt man natürlich immer, wenn man alte Eltern hat, aber wenn es dann passiert, ist alles ganz anders und man erkennt sich unter Umständen selbst gar nicht wieder, was mit einem los ist, wenn man diese Trauer dann empfindet. Genau, also ich habe noch zu ihm gesprochen. Ich meinte, dass ich keine Sorgen machen sollte, dass wir jetzt für meine Mutter da sind und dass ich ihn sehr liebe und sehr vermisse. Und das, was ich ihm halt nicht sagen konnte, als er noch gelebt hat, dass ich ihm sehr ähnlich, also sehr, sehr ähnlich bin. Das Gefühl, also ich hab halt immer das Gefühl, dass ich meinem Vater sehr ähnlich bin und meine Schwester eher meine Mutter. Und, weißt du, was ich glaube? Dass genau das dein Papa selbst so empfunden hast, dass du ihm ähnlich bist. Das glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, mein Gott, das tut mir leid. Und dann ist es so frisch und dann so ein Schockzustand. Du bist ja wahrscheinlich jetzt immer noch im Schock. Also, Wie viele Wochen sind es jetzt her? Ich glaube 7 Wochen, ist am 11.7. Ja. passiert. Aber also komischerweise ist es wirklich so die Art, wie man trauert, ist halt auch sehr neu für mich. Das wechselt wirklich. Also man ist an einem Tag, also es ist jetzt eigentlich stundenbezogen. 2-3 Stunden lang vergisst man das Ganze, ist glücklich und versucht dann halt wieder zu arbeiten oder den alltäglichen Kram zu erledigen. Und dann fällt einem wieder alles ein. Ja, also ich glaube, das ist ganz normal. Das ist das beschreiben ganz viele Menschen so, dass das so ein Hin und Her ist. Ja, es tut mir sehr, sehr leid und mein tiefes Mitgefühl für dich. Danke dir. Es ist auch völlig egal, wie alt der Vater war. Du hast jetzt deinen Vater verloren. Das ist das Traurige. Da uns ein bisschen die Zeit wegläuft, meine liebe Anruferin aus Istanbul, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, sehr gerne. Das mache ich wirklich gerne. Super. Dann legst du bitte auf und Sabine ruft dich vielleicht zurück. Okay, ich danke dir vielmals. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Und schöne Grüße in die Türkei. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Schöne Grüße zurück. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Ihr erreicht uns kostenfrei, wie immer, unter dieser Nummer. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist die Monika. Die Monika ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Monika, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, ich habe das ganz aktuelle Thema und zwar geht's um die ganze Flüchtlingsthematik. Ja, ich habe mich gestern schon gewundert, dass gestern niemand dazu angerufen hat. Ich mich auch, muss ich wirklich sagen. Und deshalb habe ich auch heute gesagt, heute rufst du mal an. Das ist sehr gut. Ja. Was möchtest du konkret dazu sagen? Ja, ich muss erst mal sagen, also ich halte es richtig, dass die Flüchtlinge hier willkommen sind. Nach dem, was sie in ihren eigenen Ländern, jedenfalls da, wo Kriegsgebiete sind, durchmachen, was sie auf dem Weg hierher mitunter durchmachen. Und man sollte wirklich alles daran tun, diese Menschen würdevoll zu empfangen und ihnen auch, so wie es jedem die Möglichkeit bietet, diesen Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie hier willkommen sind. Und dass man ihnen hier helfen will. Ich kenne viele, die das positiv sehen und in unserem Ort habe ich auch noch nicht irgendwie was Negatives erfahren. Woher kommst du? Aus welchem Bundesland? Mecklenburg-Vorpommern. Aus Mecklenburg-Vorpommern, okay. Ja. Und bei uns wird jetzt in naher Zukunft werden auch ca. 100 Flüchtlinge aufgenommen. Gleich hier bei mir in der Nachbarschaft und ich sehe das überhaupt nicht negativ oder problematisch. Ich freue mich sogar ein bisschen darauf, diese Menschen willkommen zu heißen, ihnen ein bisschen was von uns geben zu können, sei es materiell, sei es einfach, dass man da ist, wenn die nachher kommen. Und nun ist ja die Klischeevorstellung im Moment, ich sage bewusst die Klischeevorstellung, es ist nicht meine Auffassung, dass in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern, die Aversion gegen Flüchtlinge größer ist als in Westdeutschland. Ich finde diese Aufteilung blödsinnig, aber man hört es ja immer wieder oder es wird gesagt. Du empfindest das in deinem Ort ganz anders. Also hier bei uns habe ich jedenfalls überhaupt noch nichts Negatives gehört. Sicherlich wird es einige geben, die jetzt wieder... Die gibt es überall, Die Nase rümpfen werden und so. Aber denen sollte man vielleicht doch mal ein bisschen Aufklärung bieten. Wir haben zum Beispiel in unserem Ort jetzt Ende des Monats eine Bürgerversammlung im Rathaus, wo wirklich alle hinkommen können, die Fragen dazu haben, wo das erklärt wird genau, wo und wie und wahrscheinlich auch, wo man mit Hilfsangeboten dann zur Seite stehen kann, finde ich ganz positiv, dass es hier so gemacht wird. Nun, wirklich. Hast du sicherlich, wie wir alle auch, mit Entsetzen die Vorkommnisse in Heidenau mitbekommen. Wie empfindest du das? Wie bewertest du das? Ich finde es ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe ja auch mit Rechtsextremismus und so überhaupt nichts am Hut. Und ich muss wirklich mal so ein bisschen appellieren an diese Leute. Ich meine, das sind alles welche in dem Alter, die damals, ja, Oma, Opa, Eltern hatten, die auch auf der Flucht waren, die sich gefreut haben, als sie hier dann aufgenommen wurden, als sie was zu essen bekamen, als sie ein Dach über den Kopf und bekamen. Und das soll man nicht vergessen. Und man soll auch nicht vergessen, dass wir selber nach der Wende in Anführungsstrichen doch auch kleine Flüchtlinge waren, die sich über die D-Mark gefreut haben. Wir wurden mit Jubel empfangen, obwohl es sicherlich auf der Seite auch welche gab, die dann gestöhnt haben, dass mal so viele Massen reinstürmten. Ne? Finde ich ein sehr, sehr richtiges und ehrenwertes Argument. Ja. Ich selbst komme auch aus einer Flüchtlingsfamilie. Aha. Und es gibt nur noch wenige, die leben aus der Zeit. Aber die wenigen, die leben, die erzählen mir jetzt ja, so war es bei uns damals auch. Und wir waren hochglücklich, wenn wir in den Westen kamen und man uns aufgenommen hat und uns eine Chance gegeben hat. Und so, und so muss es heute auch wieder sein, finde ich. Ja. Und leider haben eben sehr viele oder die nachfolgenden Generationen das vergessen, was was ihre Oma, Opa, wie du es gerade sagst, oder Eltern vielleicht auch erlebt haben, als sie selbst Flüchtlinge waren. Genau. Und vielleicht wird auch in den Familien heute auch einfach zu wenig noch über sowas gesprochen. Weil das, das geht ja auch, verdrängt ja die Zeit immer mehr nach hinten, ne? Dass das vielleicht auch für viele uninteressant ist, aber man sollte darüber reden, ne? Denn Ich muss ja sagen, ich meine, diese Bilder, die wir vom Mittelmeer sehen, die sind ja schon, die sind schon schockierend und schlimm genug. Aber was mich wirklich da war, waren wir noch in der Sommerpause, was mich wirklich zutiefst erschüttert hat, war dieser Vorfall in Österreich, wo die 71 Menschen in diesem Lastwagen erstickt sind. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was da los war, bis diese armen Menschen gestorben sind, was da für eine Panik war und was für ein Drama sich da abgespielt hat. Das ist unfassbar ist das. Also ich habe Tränen in den Augen gehabt, als ich das gesehen habe im Fernsehen. Also das geht mir heute auch noch sehr nah. Und ich meine, die haben so viel durchgemacht, die haben so viel Geld bezahlt für diese Schlepper. Und denn dieses Schicksal, also auch die hier, ich habe jetzt kürzlich so eine Sendung gesehen, da sagte eine Frau, die hatten dann auch kleine Kinder mit auf dem Boot, und die zu laut und zu lange geschrien haben, die wurden dann einfach über Bord geworfen. Also da geht mir, also da fällt mir überhaupt nichts mehr so ein. Der SPD-Vorsitzende war ja in Heidenau und hat die Demonstranten, die für das, was da passiert ist, verantwortlich sind, Pack genannt. Wie findest du das, dass man die Leute Pack nennt? Geteilt. Also wie gesagt, ich habe mit so einen Leuten überhaupt nichts am Hut. Es macht mich wütend, wenn ich sowas höre und sehe. Ausdrücke habe ich auch genug, muss ich ehrlich sagen, im Inneren. Es gehört Mut dazu, sich öffentlich mit solchen Worten zu äußern. Sicherlich sind meine Gedanken auch ein bisschen dahingehend. Ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob man mit gewissen Beschimpfungen vielleicht diese ganze Situation noch wieder aufbaut. Nun gibt es ja viele Prominente im Moment, vorneweg der Schauspieler Schweiger. Oh, den mag ich unwahrscheinlich gern. Und ich würde mich zu gern mit dem mal in Verbindung setzen. Ah ja, das heißt, du findest gut, was er macht und was er da initiieren will. Ja, ich weiß gar nicht. Mag seine ganze Art, ich mag seine Einstellung dazu. Und ich würde ihn auch, finanziell sicherlich nicht, aber ich würde ihn in jeder Art unterstützen, wenn ich irgendwie könnte. Wirklich. Seine Vorschläge sind in Ordnung und ich finde es toll. Also dieser Mann, der hat für mich das Verdienstkreuz verdient, jetzt, ganz ehrlich. Jetzt sagen die kritischen Stimmen ja, okay, wir müssen aufnehmen, wir müssen human alle behandeln, aber irgendwo ist das Maß voll. Irgendwo geht's dann nicht mehr. Wir müssen eine Lösung finden. Es können nicht endlos viele Menschen nach Deutschland kommen. Was würdest du denen, was entgegnest du denen? Mein Gott, ich sage mir immer, Platz ist in der kleinsten Hütte. Und ich habe hier auch ein Haus. Ich habe noch drei erwachsene Kinder. Die eine hat gerade ihr Abitur gemacht, wird wahrscheinlich nach Berlin oder Hamburg gehen, studieren. Ich habe gesagt, es wäre nicht so unwahrscheinlich viel Platz. Aber ich würde mich in der Lage sehen, wirklich hier entweder, kommen ja auch Kinder ohne Erwachsene leider hier an, oder eine junge Frau mit einem Kleinkind. Es wäre sicherlich sehr viel zu organisieren, viel zu überlegen. Aber ich würde es tun. Ich würde hier jemanden aufnehmen. Was ich finde, Monika, du repräsentierst ein Deutschland für mich, da sage ich mit gutem Gewissen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ja. Das finde ich wirklich. Heute zum Beispiel, was ich auch toll finde, die Deutschen kriegen es ja immer ziemlich heftig ab in der Welt. Ja. Aber heute gibt es Lobpreisungen, die New York Times beschreibt das Verhalten der deutschen Regierung und vorneweg unserer Bundeskanzlerin. Sie hat sich gestern ja auch klar geäußert, ja. Als moralisch vorbildlich. Die große englische Presse stellt ihre eigene Regierung an die Wand und sagen, dass die moralischen Leitfiguren in Deutschland die Frau Merkel ist und die Politiker. Wenn wir durch ein gutes Verhalten, ein menschliches Verhalten, so ein Bild in der Welt schaffen können von uns, so ein Image, was wollen wir denn mehr? Das wäre doch wunderbar. Und ich denke mal, es gibt sicherlich ganz, ganz viele, die so denken wie ich. Bloß das andere rückt eben immer so in den Vordergrund, dieses Böse, dieses mit dem Zerstören, mit dem diese Flüchtlinge eben nicht willkommen zu heißen und so, weil das eben mehr meine Art, also so wie ich bin, das kommt nicht oft, ne? Ich kann mich jetzt mal dazu äußern bei dir und da bin ich auch ganz froh drüber, aber weil das andere eben immer diese Oberhand hat, deshalb heißt es immer, oh, die bösen Deutschen und wie gehen die mit den Flüchtlingen um und so, aber... Und ja, das besonders Ärgerliche ist, es ist ja Gott sei Dank eine Minderheit, eine wirkliche Minderheit, die sich so aufführt, aber dass die eben so viel Schlagzeilen machen und im Vordergrund dann stehen. Vielleicht sollte man das gar nicht so in der Presse und sicherlich, jeder hat ein Recht darauf, das zu erfahren und das ist auch gut so. Aber vielleicht sollte das nicht so sehr und so lange dann immer aufgebauscht werden. Ich glaube, wir leben übrigens im Moment in einer großen politischen Zeitwende. Das, was jetzt gerade passiert, ist etwas ganz Großes, etwas ganz Wichtiges. Und das Deutschland, wie es vorher war, wird es nie wieder sein. Nein, auf und keinen Fall. Und die nächsten Generationen werden uns daran messen, wie wir das hinbekommen haben. Wie die deutsche Gesellschaft, auch die deutsche Politik das jetzt hinkriegt. Ich glaube, dass sogar sowas wie die Griechenland-Krise noch eine Kleinigkeit ist gegenüber dieser Sache, die jetzt gerade passiert und die zunehmend relevant wird. Auf alle Fälle. Liebe Monika, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Wahrscheinlich werden wir auch die Gegenseite noch hören, aber das ist natürlich hier auch möglich in der Sendung. Auf jeden Fall dir vielen Dank und alles Gute und schöne Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf alle Fälle. Dankeschön. Tschüss. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.22 Uhr. Hier ist Stefan. Stefan ist 24. Guten Morgen, Stefan. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Stefan. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ein ganz anderes wie gerade, wobei ich nochmal dazu sagen muss, also ich habe das mit der New York Times jetzt gerade erst gehört. Ich habe es ja übers Telefon mitgehört und ich freue mich richtig drüber. Also das ist echt toll. Wirklich so. Fand ich auch toll, als ich das heute gelesen habe, dass man uns so gut... aber da müssen wir jetzt auch einiges für tun. Alle, wir alle. Ja, dass wirklich, das auch so bleibt. Auf jeden Fall, ja klar. Deswegen muss man sich halt vielleicht ehrenamtlich engagieren. Das kann man ja eigentlich mittlerweile überall machen. Ja, wenn jeder nur ein bisschen was macht. Vielleicht geht es gar nicht mal um Geld spenden, sondern um irgendetwas zu organisieren oder irgendwo ein bisschen zu helfen. Und richtig. Wenn jeder ein bisschen was macht, dann funktioniert es vielleicht umso besser. Richtig, genau. So, jetzt zu dir, Stefan. Ja, okay. Also ich muss jetzt thematisch ein bisschen... umschwingen und zwar geht es bei mir um was Spezielles. Und zwar habe ich einen speziellen Fetisch, wo ich glaube, den hat noch niemand so richtig gehört, habe ich das Gefühl. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar stehe ich auf das Geräusch des Schlürfens. Nein. Weiß nicht, hast du das schon mal gehört irgendwo? Moment, oder? Meinst du das hier? Du trinkst gerade was, oder? Ja, ich habe geschlürft aus dem Glas. Meinst du sowas? ja, fast, obwohl es eigentlich gar nicht so sehr um das Schlürfen aus einem Trinkglas geht. Sondern? Sondern eigentlich eher so um dieses Sauggeräusch, das man einfach mit dem Mund machen kann. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, ich weiß. Aber ja, ich habe schon eine gewisse Ahnung. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Heterosexuell. Das heißt, du schlürfst gern an Frauen. Wir müssen es ja auch. Ja, auch. Also, würde ich gern, weil ich habe bisher noch mit keiner Frau geschlafen, aber so. Zumindest habe ich es vor, ne? Und aber das ist so, ja, ich höre es eigentlich auch gerne. Also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel schlürft, das ist für mich das Allercoolste überhaupt. Ach, schade, dass ich keine Frau bin. Wenn ich jetzt eine Frau wäre und hätte gerade geschlürft, dann wärst du schon abgegangen am Telefon, oder wie? Ja gut, da ich jetzt in einer öffentlichen Sendung bin, halte ich mich dann ein bisschen zurück. Aber es hätte dich schon ein bisschen angetan, wenn ich dann eine Frau gewesen wäre. Ja, schon, gebe ich zu. Auf jeden Fall. Ach so, also dich turnt das Geräusch des Schlürfens, wenn eine Frau schlürft, macht dich schon an. Das macht mich schon an. So, also, und das andere, wenn du denn irgendwann mit einer Frau mal in sexuellen Kontakt kommen würdest du auch gerne an, ich meine, wir müssen es ja jetzt so ausdrücken, würdest du an ihrer Vagina auch gerne schlürfen? Saugen, irgendwie sowas. Ja, schon, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, ich höre einfach gerne das Geräusch. Mhm. Deswegen würde ich mir auch von der Frau selber wünschen, dass sie dieses Geräusch macht. Und das stelle ich mir halt dann irgendwie ein bisschen unrealistisch vor. Oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, wie ich ihr das sagen soll oder wie man das realisieren soll. Das ist irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Ja, doch, irgendwie geht es schon. Ja, ihr könnt ja miteinander... Ja, natürlich, klar. Ihr könnt ja miteinander kopulieren. Ich überlege, das geht schon. Und währenddessen nimmt sie ein Glas und schlürft dabei. Und für dich ist es das Paradies. Ja, richtig. Oder wenn sie zum Beispiel einfach irgendein Eis am Stiel oder sowas nimmt, da hört sich's auch sehr gut an, muss ich sagen. Also ich muss vielleicht dazu sagen, wie das überhaupt entstanden ist, wie ich es gemerkt habe. Mhm. Und zwar, ich habe also in meinen jüngeren Tagen war ich mal ein bisschen so in Internetvideos unterwegs. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal so ein Fußfetisch-Video gefunden, so ein lesbisches quasi, wo dann Frauen einfach so sich gegenseitig mit dem Mund um ihre Füße gekümmert haben. Mhm. Und in der Mitte des Videos hat dann eine Frau eben damit angefangen, also mit dem Schlürfen. Die hat dann einfach so die Zehen in den Mund genommen und hat halt daran geschlürft und vorher drauf gespuckt und die Spucke dann wieder eingeschlürft und solche Dinge. So fing es an. So fing es bei dir an. Das war der Zündfunke, dass du das toll findest. Ja, genau, weil das kam irgendwie so unerwartet und dann habe ich gemerkt, whoops, jetzt steigt irgendwie die Erregung nochmal um 50% an irgendwie. Und deswegen habe ich mir dann auch immer mehr solche Videos gesucht dann nach einer Zeit. Also da hatte ich mal eine ganz schön krasse Phase irgendwie, weil ich unbedingt mehr davon hören wollte einfach. Aber du musst dann ja wahrscheinlich zufällig rumsuchen, denn dafür gibt es ja keine Szene, ne? Es gibt keine Schlürfszene. Deswegen rufe ich auch an. Genau, deswegen rufe ich auch an, um einfach mal in die Welt zu posaunen, dass es da einen Menschen gibt, vielleicht nur einen auf der ganzen Welt. Aber vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht. Der eben auf dieses Geräusch steht irgendwie und Wie stelle ich mir das vor, wenn du dich selbst befriedigst? Was ist dann für dich das Schönste? Was suchst du dir dann aus? Wie gestaltest du das? Also eine ziemlich häufige Sache, die ich immer gemacht habe, war, dass ich mir einfach aus diesen ganzen Videos, also ich habe mir irgendwann nach einer Zeit so eine riesen Videosammlung davon angesammelt gehabt, habe mir natürlich nur das rausgesucht, wo das halt vorkam. Natürlich. Ja, und dann habe ich mir das quasi in MP3 umgewandelt, weil mir ist dann gar nicht wichtig, dass ich irgendwas sehe oder so, sondern ich habe mich dann einfach hingelegt, habe mir das angehört und habe mir dann einfach selber meine eigenen Vorstellungen gemacht. Also zum Beispiel, dass eine Frau mich befriedigt und dabei schlürft zum Beispiel. Das wäre natürlich das unglaublich Coolste. aber das Problem ist wahrscheinlich, dann wäre ich ziemlich schnell fertig und es würde die Frau dann nach einer Zeit nerven, glaube ich. Sag mal, Stefan, du wirkst so vital und so nett und so froh und offen und locker. Wieso hattest du noch keinen Sex? Tja, das ist eine längere Geschichte. Also das ist wieder ein anderes Thema, sagen wir mal so. Sag mal ein Stichwort nur. Ich will dich da gar nicht belästigen mit, aber nur, damit ich es vielleicht ungefähr verstehe. Okay, zu wenig Kontakt mit Gleichaltrigen. Mhm. Sagen wir mal so. Also ich habe sehr wenig Kontakt mit Gleichaltrigen. Also ich habe zwei Freunde wirklich eigentlich nur, die gleichaltrig sind und der Rest ist alles in einem anderen Alter. Wie kommt das? Das kommt daher, dass ich paar Probleme, sagen wir mal so, in der Schule hatte, im sozialen Bereich einfach mit Gleichaltrigen. Und das hat sich irgendwie bei mir so eingebrannt. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, weil ich bin ja eigentlich jetzt schon älter. Ja, genau. Müsste das eigentlich dann schon... Genau. Gell? Also früher, wenn ich auf der Jugend und Kindheit bezogen, kann ich mir das ja irgendwie vorstellen. Aber jetzt bist du 24, jetzt könntest du ja selbst dafür sorgen, dass du mehr unter Gleichaltrige kommst. Ja, ich bin auch bemüht, sagen wir mal so. Bloß, wenn man einfach, also es ist ja normalerweise so, dass man als Jugendlicher halt dann miteinander ausgeht und immer wieder mal was macht. Ja. Und dieser Freundeskreis quasi, der hat sich einfach überhaupt nicht entwickelt. Gut, das heißt, immer wenn ich ausgehen will, muss ich das alleine machen quasi. Und dann mache ich halt nicht so oft, sagen wir mal so. Dann musst du du bist erst 24, das ist noch sehr jung, da musst du mit Mühe und Not dir das aufbauen und dir das erarbeiten, diesen Freundeskreis. Was machst du denn beruflich? Ich bin Kinderpfleger. Kinderpfleger? Kinderpfleger bin ich. Also ein ganz offener Typ irgendwie, auch der kommunikativ ist. Das merke ich auch, während wir miteinander reden. Ja. Also das muss doch mit dem Teufel zugehen, dass du nicht so einen Freundeskreis dir aufbauen kannst um dich herum. Das gibt's doch gar nicht. Ja, also es ist ja so, dass ich schon einen ziemlich weiten Freundeskreis habe, aber eben nicht so wirklich in meinem Alter. Und das macht es dann ein bisschen schwierig mit einer Freundin. Das ist irgendwie total, also wie verhext irgendwie auch. Das ist wie so eine innerliche Schranke, muss ich sagen. Also so, dass ich wirklich total auch gehemmt bin, quasi bei Gleichaltrigen irgendwie. Und wie alt sind denn die Leute, die dich hauptsächlich umgeben? Oh, da gibt's ganz verschiedene Sparten. Also manche sind nur 10 Jahre älter. Das fällt mir dann zum Beispiel auch schon wieder leichter, komisch, gell? Naja, wäre doch schon mal anfangen, wenn du mit einer 34-Jährigen mal Sex hättest. Ja, das geht, das funktioniert. Kein Problem. Ja, aber hat eben noch nicht funktioniert bisher. Nee, das nicht. Also Stefan, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Wahrscheinlich hängt da auch noch was Komplizierteres hinter, habe ich so das Gefühl. Ja, deswegen sage ich ja, das wäre ein eigenes Thema. Ja, deswegen wollen wir dann noch gar nicht weiter rumbohren. Genau, Domian, und du merkst ja, ich bin jetzt nicht sonderlich traurig darüber. Also ich komme eigentlich ganz gut damit klar, weil ich ja weiß, dass ich ziemlich kommunikativ bin. Also aber ich würde es dir so sehr wünschen, dass sich mal eine Frau befriedigt, während sie schlürft oder irgendwie sowas macht. Ah, das ist echt lieb. Also ich bin mal gespannt. Also mit den Fetischen ist das sowieso so eine Sache. Es gibt so abgefahrene Fetische. Und natürlich kann man nicht ansatzweise einem anderen Menschen erklären, warum man einen Fetisch geil findet. Jeder andere steht denn da und sagt, was für ein Quatsch, sagt mir gar nichts. Ja. Aber das ist bei Fetischen so. Der eine steht auf Lack und Leder. Heute habe ich noch einen Artikel gelesen, das hatten wir hier in der Sendung auch schon, dass Leute darauf stehen, auf Tierkostüme als Fetisch. Tierkostüme? Ja, sich als Tier zu verkleiden, und die gehen da ab wie Zäpfchen, wenn die sowas machen. Also da gibt's wahrscheinlich, das ist so vielfältig wie der Mensch an sich, dass es die Fetische gibt. Jetzt hast du uns von einem Schlürffetisch erzählt. Haben wir hier noch nie jetzt gehört? Jetzt habe ich dir, genau. Was ich vielleicht noch dazu sagen will, kurz. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass ich als Kind quasi schon, so mit 4 oder 5, hat mich schon ein Staubsaugergeräusch erregt. Als Kind schon. Erregt, richtig. Und natürlich versteht man als Kind nicht genau, was das ist. Aber immer dann zum Beispiel, wenn meine Mutter dann Staub gesaugt hat oder wie auch immer, vor allem wenn man halt so in die Ecke saugt quasi. Aber der Staub... Hört sich ja so ähnlich an. Ach so, ich verstehe. Ich wollte gerade fragen, wo ist der Zusammenhang zwischen Schlürfen und Staubsauger? Aber du hast recht, wenn man so in die Ecke geht, hat das vielleicht ein bisschen was zu tun mit Schlürfen. Genau. Ja. Und wahrscheinlich, weil das einfach so ein ähnliches Geräusch ist wahrscheinlich. Ja. Und ich habe auch gedacht, wenn's ja dafür überhaupt keine Videoportale und sonst was gibt. Also es gibt ja sogar über Staubsauger Videoportale. Ich bin mal gespannt, ob sich bei uns vielleicht doch noch jemand meldet, der auch auf Schlürfen steht. Und ganz toll wäre das natürlich, wenn das eine Frau wäre. Wir machen hier nie Kontaktbörse. Finde ich völlig blöd. Aber in deinem Fall würde ich es mal machen, weil das so schräg ist. Lieber Stefan, wie auch immer, ich wünsche dir alles Gute und hab ein gutes und erfülltes Leben, und ich wünsche dir bald auch dann realen Sex mit einer Frau. Vielen Dank, Domian. Gerne. Stefan, ciao, tschüss. Ciao. So, jetzt sind wir verbunden mit Gerda. Stimmt das? Hallo? Gerda hört mich nicht, dann... Wer ist denn das Telefon? Wer ist denn am Telefon? Habe ich da Gerda? Ja. Ja, hier ist Domian. Hallo, guten Abend, Domian, oder guten Morgen, das weiß ich nie hier. Das ist egal. Domian, nur ganz zwei Sätze. Ja. Thema jetzt Flüchtling. Darf ich dich kurz fragen, wie alt du bist? Ja, 77. 77, Thema Flüchtling. Ich komme aus Schlesien. Und ich bin Flüchtling und ich bin ein Leben lang Flüchtling geblieben und niemals angekommen in Deutschland als ein Dings. Und zum Überschrift möchte ich nur sagen, ich bin durch 5 Länder und deutsche Länder geflüchtet, 6 Monate auf der Flucht gewesen. Da warst du ja noch ein Kind. Bitte? Da warst du ja noch ein kleines Kind. Na, 7 Jahre bin ich unterwegs geworden. Ja. Und ich will nur ein Thema sagen. Egal, wo ich hingekommen bin, in Deutschland hat es geheißen, was wollt ihr denn hier? Mhm. Und bis zum heutigen Tag bin ich in Baden-Württemberg noch nicht angekommen. Und ich werde auch nicht ankommen, weil es einfach eine Mentalitätssache ist. Und wir immer noch, unsere eigene Mentalität haben und unsere Bildung. Und wir sind hierher gekommen und in dem Moment, wo wir Hochdeutsch gesprochen haben, waren wir schon sowieso hier unten durch. Ich habe eine Unmenge hinter mir. Aber dieses Wort jetzt, was zum Abschluss zu sagen, herzlich willkommen, ganze Welt. Wir lieben euch über alles. Und das eigene Volk hier hergekommen ist in dieses Deutschland und gesagt bekam, was wollt ihr denn hier? Mhm. Damit werde ich heute noch nicht fertig. Gerda, ich hab gerade gesagt, dass ich aus einer Flüchtlingsfamilie auch komme. Nur habe ich das persönlich nicht, Gott sei Dank, nicht erleben müssen, aber ich weiß es aus den Erzählungen. Und das haben mir meine Verwandten auch erzählt, dass sie es am Anfang auch nicht leicht hatten, dass es auch immer wieder Schwierigkeiten gab. Da hieß es dann, naja, es sind ja die Flüchtlinge aus dem Osten. Aber es gab in der Zeit eben auch sehr viele nette Menschen, die sie aufgenommen haben. Und der Verwandtschaft, obwohl sie immer ihre Heimat geliebt haben, meine Verwandtschaft hat immer ihre westpreußische Heimat geliebt bis zum Schluss, haben sich aber dann verwurzelt hier im Westen, in Westdeutschland. Das stimmt nicht. Der größte Teil ist, der Domian, hat ein Flüchtling auch nur einen Wehlaut oder geklagt oder irgendetwas gesagt? Nennen Sie mir Millionen, die den Mund aufgemacht haben und wir sind hier in das Reichtum Deutschland gekommen und wir wollen hier den gleichen Wohlstand haben. Domian, ich bin so erstaunt, da, wenn du, ich meine, die letztendlich die richtige schlimme Erfahrung haben ja deine Eltern dann oder deine Mutter gemacht damals. Nein, wir auch. Ja, und das wundert mich, dass du heute als 77-jährige Frau, dass du in den letzten Jahrzehnten sozusagen immer noch diese Erfahrung machst. Ja, das ist ja das Problem, was ich einfach sage. Aber wir Ostdeutschen sind überhaupt nie angekommen. Ja, aber vielleicht liegt es auch im Bild. Es gibt niemanden, der sagen kann, dass der hierher gekommen ist, angekommen ist. Nee, das niemand. Stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich sage es dir aus meiner Familie ganz anders. Es liegt natürlich auch daran, wie du auf die Leute zugehst, die hier sind. Ja, ich bin doch genauso öffentlich wie Sie, Domian. Ja, manche wollen ankommen und manche kapseln sich aber auch so ab in ihrer Welt. Das beklagen wir auch in vielen Ausländern. Zu Recht auch, dass sie sich zu sehr einkapseln und eben sich nicht integrieren und nicht in die Gesellschaft reingehen. Das haben natürlich auch einige Vertriebene damals gemacht, muss man ja auch so sagen. Domian, in dem Moment, wie wir durch alle Länder gekommen sind und Hochdeutsch gesprochen haben, waren wir von Anfang an unten durch. Wieso wart ihr unten durch, wenn ihr Hochdeutsch gesprochen habt? Ich weiß es auch nicht, bis zum heutigen Tag. Weil du nicht Schwäbisch gesprochen hast, oder? Ich habe heute noch die Probleme. Ich bin jetzt gerade vor einem Jahr in ein Seniorenheim gezogen, in eine eigenständige Wohnung, 11 Parteien rundherum. Ich kann dir sagen, ich komme niemals an. Weil die Basis von allen Menschen ist die Herkunft und die Mentalität. Und du musst dich entweder arrangieren und dann bleibt dir nichts anderes übrig, wie soll ich sagen, das Beste daraus zu machen. Glaubt, gut angekommen zu sein, das hat bestimmt etwas mit Geld zu tun. Nein. Du darfst jetzt deine Erfahrungen nicht sehen, dass sie exemplarisch sind für alle Vertriebenen oder für alle Flüchtlinge. Das sage ich doch gar nicht. Ja, vielleicht hast du ja doch. Ich habe doch nur als Überschrift für alle Flüchtlinge gesagt, war, dass der eigene Deutsche in diesem Land gesagt bekommen hat, was wollt ihr denn hier? Okay, das haben und wir das hat jeder Flüchtling erfahren. Vielleicht, ja. Das war mein Pech. Mehr oder weniger. Aber vielleicht hast du auch wirklich nur Pech gehabt in der Region, in der du da gelandet bist. Nein, ich komme ja durch 5 Länder. Ich war in der DDR, ich war in Sachsen, ich war in Thüringen, ich war in Bayern, wo war ich denn überall? Überschriften deutscher Zigeuner. Und ich habe alle kennengelernt. So. Aus dieser Meinung heraus sage ich ja dir etwas. Ich rede nicht von mir als einständiger und eigenes Schicksal. Okay, aber ich bin Sprachrohr jetzt meiner Familie, eine große Vertriebene. Ich danke dir, dass deine Familie so viel Glück hatte. Ach, so viel Glück? Ich will es ja gar nicht. Ich danke dir für dein Leben und ich danke dir für jede Sendung und dass du jedem Menschen zuhörst. Ja. Und ich habe dich schon als persönlichen Mülleimer, seelischen Mülleimer eingestellt. Gestuft seit 20 Jahren. Gerne, lass und mich manchmal tust du mir auch bitter leid. Ich weiß auch nicht, wie du das persönlich überhaupt verkraftest. Darf ich dich was fragen? Ich möchte dich was fragen. Ja. Aufgrund deiner schlechten Erfahrungen, die mir sehr leid tun, du hast die Erfahrungen so gemacht und das ist dann auch sehr traurig, dass du sie so gemacht haben musstest. Was ziehst du denn für einen Schluss daraus für die jetzige Situation, für die jetzige Flüchtlingsfrage? Ganz einfach, auf die Basis zurückzukommen. Gehst zum Individuum, wo der Fressnapf ist, da gehst du hin. Und das ist seit wie viel tausend Jahren? Die Völkerwanderung hat immer stattgefunden. Und man geht dahin, wo es uns gut geht. Und die Verlogenheit hier nach Deutschland, du weißt, das ist auf einer Propaganda von den Schleppern beruht, das Ganze. Und ich sag einfach, Situation, was ich heute in den ganzen Nachrichten gehört habe, ich bin richtig schockiert. Moment, also, ich habe nicht verstanden. Wir werden beide die Welt nicht retten. Nein, lass mich mal fragen. Und es geht bergab, es gibt keine Basis mehr. Und es ist so schön zuzusehen, was aus dieser Welt wird. Du gestattest mir, Gabi, jetzt ist es gut. Du gestattest mir doch mal auf meine Entschuldigung, Frage. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, sie ist nicht schlimm. Schwamm drüber. Ich will nur mal auf meine Frage zurückkommen. Glaubst du, dass die Menschen, die hierher kommen, hier nicht glücklich werden? Ja. Aha. Sie haben eine eigene Mentalität, die kommen aus einer ganz anderen Welt. Sie können nicht glücklich werden. Und ich kenne hier viele türkische Familien. Und egal, wen ich hier Ausländer treffe, wir sprechen viel miteinander. Mhm. Und sie alle sagen, wir leben in unserer eigenen Familie, wir machen das Beste raus und wir haben Gott sei Dank die Veranlagung, immer zu lachen. Sie sehen immer alle freundlich aus. Und da kommen die in Deutschland ja auch wirklich damit gut an. Ne? Ja. Ich bin keine verkappte Person, sondern ich lebe wirklich mit Leuten. Und ich will dir nur sagen, ich finde es eine Traurigkeit. Aber wir werden wirklich alle nichts ändern. Und das war so. Jahrhunderte so und es wird auch aber so bleiben. Ich möchte für mich ein Schock und auch für alle, die noch leben und wir sind ja in 10 Jahren spätestens weg. Das hätte mich dann interessiert, was daraus geworden ist. Ich möchte die Welt nicht so pessimistisch sehen. Wir können alle nichts ändern. Ich finde, wir sollen alle ganz viel dazu tun. Das ist aber Gute. Eine große Freude, nach 20 Jahren Sie gehört zu haben. Ja, ich kann ein großes Danke im Allgemeinen für Sie. Okay? Dann danke ich sehr herzlich für die Meinungsäußerung. Die ist ja auch völlig legitim. Und danke für deinen Anruf. Tut mir so leid, ich war so aufgeregt. Ach, das macht überhaupt gar nichts. Ich wünsche alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, ciao. Ich höre hoffentlich irgendwann, wenn Sie aufhören, nochmal von Ihnen. Ja, ich hoffe das auch sehr. Ja? Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Jetzt hat sie vor lauter Aufregung noch sie gesagt, das wäre nicht nötig gewesen. Ah, hier ist Heidi. Heidi ist 67. Guten Morgen, Heidi. Guten Morgen, Domian. Morgen, Heidi. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um die Altersarmut. Ja, oh, die gibt es wirklich im reichen Deutschland. Das weiß ich, das weiß ich. Ja, und mich hat es auch erwischt. Erzähl mal von dir, wie lebst du so? Ich lebe in einer ganz kleinen Wohnung, alleinstehend, und bin seit 2 Jahren in Rente. Also ich habe gearbeitet bis 65, zum Schluss eher Minijobs. Wie groß ist deine Wohnung? 36 Quadratmeter. Ja, das ist sehr klein. Ja. Und wie viel Rente bekommst du? Also 778. Aber davon kriegt die Krankenkasse 64 und die Pflegeversicherung kriegt 18, ja. Bleiben 696. Und davon muss man leben. Und davon soll man leben. Und davon muss die Miete bezahlt werden? Bitte? Und davon muss die Miete bezahlt werden? Auch, ja, aber die Miete ist nicht sehr hoch, also das ist weniger schlimm. Was mich an der ganzen Sache am meisten ärgert, ich bräuchte eigentlich Zahnersatz. Mhm. Und der Voranschlag war so um die 6.000. Mhm. Dann hat die Krankenkasse gesagt, in Anbetracht meiner Lage würde sie die Hälfte übernehmen. Aber dann bleiben immer noch 3.000 übrig. So ist es. Und die kann ich nicht stemmen. Ich muss also mit Zahnlücke laufen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, im Entwicklungsland quasi. Es gibt keine Möglichkeit, einen Zuschuss noch von irgendwem zu bekommen. Also bis jetzt nicht. Vielleicht wisst ihr eine Möglichkeit. Werden wir gerne mal ein bisschen gucken. Ich möchte dich aber gerne noch danach befragen, Heidi, hast du bis zu deinem 65. Lebensjahr dein ganzes Leben gearbeitet? Ja, ich hatte eine Tochter mit 22. Mhm. Da konnte ich natürlich nicht mehr auf meinem Beruf arbeiten. Was hast du vorher gearbeitet? Also ich habe eine Malerlehre und eine Musterzeichnerlehre. Ah ja, und mit Abschluss auch? Mit Abschluss. Also 2 Abschlüsse hast du? 2 Abschlüsse, auch Gesellenjahre. Und dann ein Kind, ja, damals gab es noch keine Kita. Genau. Wie lange bist du dann aus dem Beruf raus gewesen? Aus dem Beruf raus 13 Jahre. Und dann bist du wieder in die Malergeschichte gegangen oder in den anderen Bereich? Nein, also Gastronomie, Fabrik, das mit Malen war dann nicht mehr möglich. Da war ich zu lange raus. Ja. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, da ist eine Frau, die Jahrzehnte inklusive Kindererziehung, was ja nun auch genug Arbeit und Verantwortung ist, geackert hat. Ja. Auch für unsere Gesellschaft geackert hat. Eben ein Kind großgezogen. Und Steuern bezahlt. Ja. So, und dann kriegt diese Frau mit 67 Jahren nicht mal ein neues Gebiss. Das ist eine Schande, finde ich. Finde ich auch. Das ist eine Schande. Und ich bin ja kein Einzelfall. Es gibt viele, die sich aber nicht dazu äußern, weil sie sich schämen. Mhm. Hauptsächlich alleinstehende Frauen. Wie ist denn das so überhaupt? Ich meine, das ist schon ein gravierendes Beispiel mit dem Zahnersatz. Ist gravierend. Wo musst du denn sonst noch Abstriche machen oder wo du sagst, das kann ich mir nicht leisten? Ausgehen, da lädt mich meine Freundin ein. Meine Mutter unterstützt mich, meine 94-jährige Mutter unterstützt mich nach Möglichkeit. Was ist mit deiner Tochter? Unterstützt die dich? Die ist selbst nicht so gut dran, also die braucht ihr Geld. Sie kann die das ist dann. 45 mittlerweile. Ja. Und du hast auch alleinstehend. Und du hast keinen Partner? Ich habe keinen Partner. Du hast gerade so beiläufig gesagt, die Miete, die ist nicht so hoch. Aber wie hoch ist sie denn? 250 mit Nebenkosten. Ja, aber hör mal, wenn man so wenig Geld hat, sind 250 aber auch sehr viel Geld, finde ich. Ja, das stimmt schon. Im Monat 250 Euro weg ist schon eine Nummer, wenn man nur 600 letztendlich ein paar gequetschte zur Verfügung hat. Ja. Es ist aber so, da müsste ich Wohngeldantrag stellen und das immer wieder und dann kriege ich vielleicht 60 Euro Zuschuss. Ach so, das heißt, du könntest rein theoretisch, könntest du noch irgendwelche Anträge stellen? Ich könnte Anträge stellen, aber das bringt eigentlich gar nichts. Einmal, weil es gar nicht so viel Geld wäre. Wobei 60 Euro mehr haben im Monat und weniger haben, bei so wenig Rente ist ja auch schon was. Ja, das stimmt. Aber mit dem Antrag, das sehe ich nicht ein. Also dass man da Zuschuss noch betteln muss. Ich verstehe, das ist eine Frage des Stolzes. Ja, dass man dann nochmal stundenlang auf dem Amt sitzt und alles sich nackig machen muss quasi, richtig, nachdem man ein anständiges Leben geführt hat und muss um 60 Euro betteln. Richtig. Ja, das kann ich auch verstehen. Und das ist für meine Generation, glaube ich, allgemein ein bisschen ein Problem. Mhm. Ich will dir mal sagen, Heidi, also wir hatten ja jetzt dieses große Griechenland-Thema. Ich will jetzt gar nicht hier populistisch werden, aber es lag mir immer so auf der Zunge. Es werden Milliarden dahin gepumpt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und kein Mensch weiß, wo die sind und irgendwie verbrennen die irgendwie und weiß ich was. Ja, und den Leuten kommt es auch nicht zu gut. Und den Leuten kommt es auch nicht zu gut. Das kommt auch nicht zu. Nein. So, und hier besteht nicht die Möglichkeit, dass viele Geld, was in Deutschland zur Verfügung steht, was die Regierung zur Verfügung hat, dass man diese kleinen Renten, man braucht ja nur die kleinen Renten, alle um 200 Euro zu erhöhen, sage ich mal so, aus dem Lamm hängen, diese Zeit. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Das wäre schon eine große Hilfe für die armen Leute. Wenn 200 Euro mehr wären, dann könntet ihr in Würde euren Lebensabend verbringen. Und der Staat, ich bin sicher, dass Herr Schäuble, es werden dann auch wieder Milliardenbeträge sein, ja, aber das würde irgendwie, wäre das zu rechnen möglich und es würde auch gehen. Ich würde es auch sagen, weil vieles andere geht auch. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, ja. Man kann ja vielleicht irgendwo anders etwas einsparen. Das heißt, dass du dir natürlich auch keinen Urlaub leisten kannst. Nein, Gottes Willen. Wie lange warst du schon nicht mehr irgendwo weggefahren? Da war meine Tochter 2 Jahre alt. Ach du lieber Gott. Da war ich in Urlaub, damals noch mit meinem Mann. Über 40 Jahre her. Ja, und dann war ich mit meiner Freundin kurz mal in Dresden, es war wunderschön, aber eine Woche oder so, richtig Urlaub, als Kind mit meinen Eltern in Italien. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, du warst in den letzten Jahrzehnten nicht mal in Spanien oder mal in Holland oder wo man so hinfährt. Ja, und einmal eine Woche in der Schweiz, also so in etwa ist gelaufen. Dazu muss ich sagen, Urlaub vermisse ich nicht so sehr. Mhm. Das ist mir nicht so wichtig. Die Zähne sind dir wichtiger. Meine Zähne werden mir wichtiger. Ja, ich verstehe. Liebe Heidi, ich glaube, dass du ein Sprachrohr bist für viele, viele, viele Menschen, die jetzt irgendwo im Radio oder vom Fernseher sitzen und denken, ja, mir geht es genauso. Ich würde am liebsten einen kleinen Aufstand anzetteln. Wenn das mal so einfach wäre, fände ich das sehr gut. Einmal nach Berlin reisen, aber da fehlt es ja schon an der Kasse, an der Reisekasse. Ja, wenn diese Geschichten einfach immer und immer die entscheidenden Menschen in der Politik erfahren würden, könnte ja vielleicht irgendwas passieren. Ja, viele ältere Frauen, die ich so kenne, denen es so geht, die sagen, sie gehen nicht mehr wählen. Das bringt ja aber auch nichts im Endeffekt. Mhm. Das ist ja eher kontraproduktiv. Das ist der falsche Schluss. Das ist der falsche Schluss. So Heidi, jetzt verspreche ich dir mal, dass wir uns noch mal schlau machen, ob es in Sachen Zähne nicht doch noch irgendwelche Mittel gibt, die du anzapfen kannst. Ich weiß nicht, ob wir hier alle Unterlagen haben. Vielleicht hat aber auch der ein oder andere schlaue Zuschauer oder Zuhörer noch eine Idee, welchen Antrag man da wo stellen kann, in so einem Fall, dass diese Kosten für dich gedeckt werden und dass du endlich deine Zähne kriegst. Ja, ich hatte schon die Idee, stell mich in Freiburg auf dem Münsterplatz. Deutsche Rentnerin braucht Zahnersatz. Deutsche Rentnerin braucht Zähne. Ja. Ja, genau. Ja, das wäre eine gute Demo, wirklich. Ja. Aber wir gucken erstmal, was wir hier rauskriegen. Vielleicht können wir dir ja sogar behilflich sein. Auf jeden Fall gut, dass du angerufen hast und gut, dass du deine Situation geschildert hast, Heidi. Ja. Von Herzen alles Liebe und Gute wünsche ich dir. Danke dir, Domian. Du legst jetzt auf, wir melden uns gleich. Und wenn von den Zuschauern noch was kommt, Zuhörern, dann die nächsten Tage. Okay? Vielen Dank. Alles Gute. Ebenso. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir 1.54 Uhr und hier ist der Markus, 45. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo. Hallo, Markus. Um was geht's? Ja. Ja, ich habe so ein leichtes Trauma, weil ich meinen Freund am, also meinen besten Kumpel am Samstag reanimiert habe. Mhm. Und er halt einen Herzinfarkt hatte. Ihr wart alleine irgendwo? Ja, ich war bei, wir haben zusammen Abend, also ganz normal, ich habe bei ihm übernachtet und wollte einen Kaffee machen. Ja. Und komme wieder zurück und dann sehe ich, dass er da halt liegt und seine Augen verdreht und er hat, ich wusste, er kriegt einen Herzinfarkt. Und ja, es war sonst niemand in der Wohnung? Nein, nur wir beide, ja. Was hast du also, genau dann gemacht? Ja, ich habe ihm gleich eine Herzrhythmusmassage gemacht. Mhm. Also, was ich gelernt habe bei der Bundeswehr. Ich muss auch mal dazu sagen, ich habe dich damals so 94, 95, da bin ich immer zur Bundeswehr gefahren. Mhm. Mhm. Ja, und da eigentlich immer Sonntag Nacht, war das glaube ich immer, ne? Da bin ich immer hingefahren. Ja. Von Berlin nach Neumünster. Ja. Und ich bin durch Zufall auf die Sendung jetzt heute getroffen. Und ich dachte mir irgendwie, ich habe dich schon immer gemocht, irgendwie so, wie du redest mit den Leuten. Und ja, gut. Ich guck gerade auf die Uhr. Erzähl die Geschichte mal zu Ende. Ja, die andere Sache ist, dass er mich vor 2 Jahren selber mir auch das Leben gerettet hat. Ja. Ja. Da hatte ich damals in der Speiseröhre eine Blutung. Ja. Und wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich auch tot gewesen. So, jetzt hast du für... Aber ich war nach 2 Tagen wieder fit. Ja, wie? Aber er... Also aber was hast du denn gemacht mit ihm? Du hast die Massage gemacht? Ich habe die Massage gemacht und gleichzeitig die Feuerwehr noch gerufen. Ja, okay. Und die ganze Zeit ihn... Ja, Mund zu Mund beatmen und ja. Kenne, weil ich erste Hilfe kenne ich halt. Und sehr gut. Und wie geht's ihm jetzt? Ja, das ist jetzt halt, also wenn ich ihn jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre er tot, sagen wir mal so. Mhm. Ich jetzt einkaufen oder was ich wollt. Aber er liegt immer noch im Kältekoma, den haben sie heute rausgenommen. Das ist so ein ganz neues Verfahren irgendwie. Mhm. So ein Kältekoma. Und da ist er heute rausgekommen und da war ich da und habe ihn so ein bisschen gestreichelt, also die Hände, weil die meinen halt, kann sein, dass er was mitkriegt oder nicht. Gibt es denn die Hoffnung, dass er wieder richtig gesund? Ja, diese Kältekoma ist dafür da, dass das Gehirn halt nicht so einen großen Schaden nimmt. Ich verstehe. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Ja, ich mache mir irgendwie die Vorwürfe, dass ich vielleicht die Zunge hätte weiter rausdrehen müssen beim Reanimieren und dass er, weil der Sauerstoff ist ja halt, wenn der Hirn keinen Sauerstoff kriegt, der läuft ja halt so an. Aber ne? Markus, ja jetzt klar. Mal meine laienhafte Beurteilung, du hast doch alles richtig gemacht. Du hast sofort mit der Massage angefangen, du hast Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, du hast sogar Hintergrundwissen und hast den Arzt angerufen. Alle gleichzeitig irgendwo. Ja, das aber ist doch... naja, bloß er hat mir damals das Leben gerettet, weißt du? Und bei mir ist er halt Duty Young und bei ihm weiß ich jetzt nicht irgendwie. Aber wollen wir doch mal ganz feste hoffen, dass es auch gut geht und dass er sich wieder berappelt. Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre er jetzt tot wahrscheinlich. Ja, könnte sein, ja. Das könnte sein. Es ist natürlich. Nee, also es wäre so. Haben mir die Ärzte auch gesagt, also wenn ich nicht gleich da was gemacht hätte, dann wäre also, auch. Aber du hast wahrscheinlich auch die Sorge, dass irgendwie ein Gehirnschaden zurückbleibt. Ja, genau. Und weil er hat immer so auch gesprochen, irgendwie so, naja, weißt du, ich will jetzt nicht bekloppt sein oder im Pflegeheim oder sowas, ja. Ja, und, aber und was wäre die Alternative jetzt gewesen? Irgendwie die, und jetzt legen sie dann so ein Kältekoma, damit der einen Kinderhirnschaden kriegt und dann wacht er auf und dann ist er vielleicht, ja, und dann halt so die für, ich verstehe. Oder vielleicht sagen, Jetzt würde ich mal lieber liegen lassen. Ganz doof gesagt jetzt einfach mal. Was meinst du, was für ein schlechtes Gewissen du hättest heute, wenn du ihn hättest liegen lassen? Markus, meine Sendung hätte ich ja niemals können. Markus, kann ich nicht. Markus, die Sendung ich helfe jedem Menschen. Markus, die Sendung ist gleich vorbei. Ich muss mich verabschieden. Wir melden uns nochmal bei dir. Leg du bitte auf. In der Technik Andreas Fulford. Bis morgen. Tschüss. Ciao.